Späterhin begab es sich, dass Absalom sich Wagen und Pferde anschaffte, dazu 50 Mann, die vor ihm herliefen. Und Absalom pflegte sich frühmorgens neben dem Torweg aufzustellen, und wenn nun irgendjemand einen Rechtshandel hatte, der ihn veranlasste, den König um eine Entscheidung anzugehen, so Absalom ihn an und fragte, aus welcher Stadt bist du? Antwortete er nun, dein Sklave ist aus einem der Stämme Israels. So sagte Absalom zu ihm, was du sagst ist ja schön und wahr, aber auf Seiten des Königs ist niemand, der dir Gehör schenkt. Und weiter sagte Absalom, ach, wenn man doch mich zum Richter im Lande bestellte, dass zu mir käme, wer irgendeinen Handel oder eine Rechtssache hätte, damit ich ihm zu seinem Rechte verhelfe. Und wenn dann jemand herantrat, um ihm zu huldigen, so streckte er seine Hand aus, hielt ihn fest und küsste ihn. In dieser Weise benahm sich Absalom gegenüber jedermann Audi Israel, der den König um eine Entscheidung anging, und so bestrickte Absalom die Herzen der Israeliten. Nach Verlauf von 4 Jahren nun sprach Absalom zum Könige, ich möchte gerne gehen und mein Gelübde, das ich Jahwe gelobt habe, in Hebron einlösen. Dein Sklave hat nämlich, als ich in Gesur in Aram weilte, folgendes Gelübde getan, wenn mich Jahwe in der Zeit nach Jerusalem zurückführt, so will ich Jahwe meine Verehrung bezeigen. Der König erwiderte ihm, geh unbesorgt. So machte er sich denn auf den Weg nach Hebron. Dabei sandte aber Absalom geheime Boten unter alle Stämme Israels aus und ließ verkündigen, wenn ihr Posaunenschall hört, so sagt euch, Absalom ist in Hebron König geworden. Mit Absalom gingen 200 Männer aus Jerusalem weg, die geladen waren und arglos hingingen, ohne dass sie das Geringste wussten. Auch schickte Absalom hin und ließ, während er die Opfer darbrachte, Ahithophel aus Gilo, den Berater Davids, aus seiner Vaterstadt Gilo rufen. Und die Verschwörung gewann Kraft, und vom Volke wandten sich immer mehr auf Absaloms Seite. Als nun bei David Leute eintrafen, die ihm die Nachricht brachten, die Israeliten haben ihr Herz Absalom zugewandt. Da sprach David zu seinen Hofbeamten allen, die in Jerusalem bei ihm waren, auf. Lasst uns fliehen, denn sonst gibt es für uns keine Rettung vor Absalom, macht euch sofort auf den Weg, damit er uns nicht plötzlich überfällt, das Unheil über uns hereinbrechen lässt und in der Stadt ein Blutbad anrichtet. Die Beamten des Königs erwiderten dem Könige, ganz wie mein königlicher Herr sich entscheidet, wir sind ja deine Sklaven. So zog denn der König aus und sein ganzer Hof folgte ihm auf dem Fuße nach, doch ließ der König 10 Kebsweiber zurück, das Haus zu bewachen. So zog der König aus und seine sämtlichen Beamten folgten ihm auf dem Fuße nach. Beim letzten Hause machten sie Halt, während das ganze Volk und alle Kreter und Plätter neben ihm vorübermarschierten, ebenso marschierten auch sämtliche Leute des Gatiters Itai, 600 Mann, die unter seiner Führung aus Gad hergekommen waren, vor dem Könige vorüber. Der König redete Itai aus Gad an, weshalb gehst du auch mit uns? Kehre um und bleibe beim Könige, du bist ja ein Ausländer und ohnehin aus deiner Heimat verbannt. Gestern kamst du, und heute sollte ich dich mit uns auf die Irrfahrt gehen heißen, während ich gehe, wohin ich eben gehe. Kehre um und nimm deine Landsleute mit dir zurück, Jahwe aber wird Gnade und Treue an dir erzeigen. Itai erwiderte dem Könige, so wahr Jahwe lebt, und so wahr mein königlicher Herr lebt, an dem Ort, an dem mein königlicher Herr sein wird, es sei zum Tode oder zum Leben, dort wird auch dein Diener sein. Da sprach David zu Itai, wohlan denn, ziehe vorüber. So zog Itai aus Gad samt allen seinen Leuten und dem ganzen Tross, der bei ihm war, vorüber. Das ganze Land aber weinte laut auf, während alles Volk vorbeimarschierte. Der König aber stand im Bachthiel des Kidron, während alles Volk in der Richtung nach dem Ölbaume, der in der Steppe steht, vor ihm vorübermarschierte. Da waren auch Zadok und Abjatar mit allen Leviten, die trugen die Gesetzeslade Gottes, sie setzten aber die Lade Gottes nieder, bis alles Volk aus der Stadt vollständig vorübergezogen war. Aber der König gebot Zadok, bringe die Lade Gottes nach der Stadt zurück, wird Jahwe mir gnädig gesinnt sein, so wird er mich zurückführen und mich ihn selbst und seine Wohnung schauen lassen. Ist aber sein Gedanke, ich habe kein Gefallen an dir, da bin ich, er verfahre mit mir wie es ihm gut dünkt. Sodann sagte der König zum Hohenpriester Zadok, kehre ruhig nach der Stadt zurück, und dein Sohn Ahimaaz und Jonathan, der Sohn Abjatars, eure beiden Söhne, mit euch, merket, ich will bei den Pforten in der Steppe verweilen, bis von euch ein Bescheid kommt und mir Nachricht gibt. So brachten Zadok und Abiatar die Lade Gottes nach Jerusalem zurück und blieben dort. David aber stieg den Ölberg hinan, im Gehen weinend und mit verhülltem Haupt. Und zwar ging er barfuß, und alles Volk, das ihn begleitete, hatte das Haupt verhüllt und stieg unter beständigem Weinen hinauf. Als man aber David hinterbrachte, Ahithophel ist unter den Verschwörern auf Absaloms Seite. Da rief David, betöre doch, Jahwe, Ahithophels Rat. Als nun David auf dem Gipfel, wo man Gott zu verehren pflegt, angelangt war, da trat ihm plötzlich Davids Freund, der Akita-Husai, mit zerrissenem Rock und Erde auf dem Haupt entgegen. David sprach zu ihm, wenn du mit mir gehst, so bist du mir eine Last, gehst du aber nach der Stadt zurück und sagst zu Absalom, dein Diener will ich, o König, sein, deines Vaters Diener, das bin ich ehedem gewesen, nun aber will ich dein Diener sein. So kannst du mir Ahithophels Rat zunichte machen. Auch sind ja die Priester Zadok und Abiatar dort bei dir, was immer du nun aus dem Königspalast erfährst, magst du an die Priester Zadok und Abiatar berichten. Die haben dort ihre beiden Söhne bei sich, Zadok den Ahimaaz und Abiatar den Jonathan, durch ihre Vermittlung könnt ihr an mich gelangen lassen, was ihr irgend in Erfahrung bringt. So begab sich Davids Freund Husai nach der Stadt, und Absalom begab sich ebenfalls nach Jerusalem.